es ist nicht meine Schuld. Wohin ich auch gehe, wo ich auch stehe, ich sehe nur Leid und Not. Frag mich nicht nach Gott, Gott ist tot. Allein.